Guten Tag, mein Name ist Bulur. Ich bin die Dienstleitende Ärztin auf der Station und würde gerne das als Gespräch mit Ihnen führen. Ist das Ordnung für Sie? Ja, natürlich, Frau Doktor. Okay, zuerst werde ich ein paar Fragen zu Ihrer Person stellen. Dann können wir Ihre aktuellen Beschwerden übergehen. Und wie heißen Sie? Ja, ich bin Helga Schmidt. Helga Schmidt. Ja. Frau Schmidt, könnten Sie Ihren Nach- und Vornamen buchstabieren? Ja, Helga mit Helga Schmidt, STH MIDT. IDT, okay. Wie alt sind Sie? Ja, ich bin ungefähr 45. 45, okay. Wann sind Sie genau geboren? Ja, 5. Mai 1980. 80. Okay. Bin geboren. Wissen Sie, wie groß Sie sind? Ja, ungefähr 1,67 Meter. 67. Okay. Und wie viel wiegen Sie? Ja, Frau Doktor, ja, 72 Kilogramm. Kilogramm. Okay. Wie heißt Ihre Hausarzt oder Ihre Hausärztin? Ja, mein Hausarzt heißt ja, Föller, Herr Föller. Föller. Mit Ja. Doppel-L. Mit Doppel-L. Föller. Ja. Ö und mit Doppel-L, ja. Okay. Sind Sie gesetzlich oder privat gesetzlich? Ja, ich AOK, hab AOK Versicherung. okay. Okay, danke schön für diese Informationen, Frau Schmidt. Und was für Sie heute sonst? Ja, Frau Doktor, habe ich ja jetzt starke Bauchschmerzen. Es ist schlimm geworden seit 2 Tagen, aber seit 2 Wochen habe ich Bauchschmerzen. Aber heute, ich kann nichts ertragen, ich könnte sagen, ich kann sagen. Okay, Sie haben Bauchschmerzen. Wo genau Ihre Schmerzen? Wo genau sind Ihre Schmerzen? Ja, vielleicht Mittel- oder Oberbauch, ich kann sagen. Oberbauch, linke oder rechtsseitige? Mittel- und Oberbauch, nicht rechts, nicht links. Okay. Mit Oberbauch. Sie haben gesagt, dass seit 2 Wochen Sie diese Schmerzen gehabt und gibt es eine bestimmte Auslöser für Ihre Schmerzen? Haben Sie bemerkt? Ja, ja, mein Beschwerden allmählich angefangen, ja, langsam begonnen. Ja, aber ich habe bemerkt, dass mein Schmerzen nach Alkohol trinken oder nach Gewürz essen begonnen und seit Verlauf der Zeit verschlimmert. Okay, haben Sie ähnliche Beschwerden früher vor 2 Wochen gehabt? Nein, das ist das erste Mal, Frau Doktor. Erst einmal. Erste Mal. Okay, haben Sie bemerkt, was diese Schmerzen verstärkt oder lindert, bis auf Essen oder Alkohol? Zum Beispiel Ja. Bewegung oder Lage abhängig. Ja. Nein, Lage oder Bewegung abhängig nicht, aber ja, mit Essen mein Schmerzen verschlimmert. Okay. Deswegen esse ich nicht seit 2 Tagen. Ich kann nicht essen. Nichts essen. 2 Tagen. Ja, Okay. seit 2 Tagen habe ich sehr schlimm Schmerzen. Okay, haben Sie auch Übelkeit oder Erbrechen? Ja, ich hab Übelkeit seit 2 oder 3 Tagen habe ich Übelkeit, aber habe ich mich nicht übergeben. Okay. Haben Sie Probleme beim Wasserlassen oder Stuhlgang? Ja, Wasserlösung ist ganz normal, aber ich habe Verstopfung, Frau Doktor. Ja, aber das ist lange Geschichte. Lange Geschichte. Ja. Okay. Wann war Ihre letzte Stuhl? Ja, das war vor 2 Tagen, denke ich. Okay. Haben Sie auch Vollegefühl oder Vollegefühl? Ja, habe ich volle Gefühl und ich fühle Blähungen Lähmungen. und ja, volle Gefühl habe ich. Und sehr selten, aber manchmal fühle ich Sauergeschmack im Mund. Aber das ist sehr selten, ich kann sagen. Okay. Haben Sie einen Druckgefühl im Bauch bemerkt? Druckgefühl, ja, Blähungen habe ich, so deswegen Druckgefühl manchmal fühle ich. Aber das ist mein Schmerzen ist wie ja, krampfartig. Manchmal kommt, manchmal geht weg und das ist vielleicht. Okay. Wie stark sind Ihre Schmerzen von einer Schmerzskala auf einer Schmerzskala von 1 bis 10, wobei ein sehr leichte 10 sehr starke Schmerzen entspricht? Ja, jetzt oder? Gestern. Yeah. Yeah. Jetzt. Jetzt, das ist stark, denke ich, 7. Aber wenn mein Schmerzen angefangen hat, haben, es war vielleicht 2 oder 3 und jetzt 7. Sieben. Okay, könnten Sie Ihre Schmerzen bis zum Ende des Gesprächs aushalten oder brauchen Sie ein Schmerzmittel jetzt? Wie viele Minuten oder Stunde dauert unsere Gespräch, Frau Doktor? Ja, unsere Gespräch dauert circa 10 Minuten. Ja, ich kann das ertragen. Ich kann warten bis auf Ende. Okay, haben Sie Sodbrennen auch? Ja, habe ich Sodbrennen auch. Ja, Sie haben recht. Okay, haben Sie Husten oder Atemnot? Nein, habe ich nicht Husten oder kein Atemnot habe ich. Okay. Aber mein Schmerzen ist wie etwas brennend. Ja, brennende Schmerzen habe ich. Okay, haben Sie Schmerzen im Brust auch? Brust, Brustkorb. Unterbrust, ich kann sagen. Nicht Brustkorb, Unterbrustkorb. Ja, Oberbauch, Unterbrust, ich kann sagen. Okay. Haben Sie Halsrasen, Halsstolpen oder Halsklopfen? Nein, habe ich nicht. Okay. Strahlende Schmerzen irgendwelche Körperteile aus? Ja, ein bisschen Rücken fühle ich, aber Oberbauch und Rücken fühle ich. Okay. Und wie niemand bohrt mein Oberbauch. Mein Schmerzen. Ihre Schmerzen sind brennende, bohrende, krampfartige Schmerzen. Ja, Sie haben recht, Frau Doktor. Okay. Schlafen Sie gut? Ja, seit 2 Tagen ich kann nicht schlafen, Frau Doktor, wegen Magenschmerzen oder Bauchschmerzen. Ich kann nicht schlafen. Okay, haben Sie Ihre Ernährung in letzter Zeit umgestellt? Ja, ich esse immer ja gleich Ernährung und ich trinke ab und zu natürlich Alkohol, aber ich habe nicht geändert. Okay, könnten Sie etwas vor der Benes gegessen haben? Vor der Venice gegessen nein, ich esse immer im Kantin bei der Arbeit und zu Hause koche ich selbst und immer ich esse frische Essen. Okay, haben Sie irgendwelche chronische Erkrankungen? Ja, was meinen Sie mit chronischer Erkrankung? Zum Beispiel haben Sie Bluthochdruck, Zuckerkrankheit. Ja, Frau Doktor, ja, ich habe Bluthochdruck, ja, seit 10 Jahren. 10 Jahren. Okay, noch Und etwas? habe ich Migräne seit Migräne. 5 Jahren. Und Okay. habe ich manchmal sehr stark Rückenschmerzen. Und eines Tages ein Arzt hat mir gesagt, dass ich Diskus Hernie habe. Seit wann haben Sie Rückenschmerzen? Ja, seit vielleicht 7 Jahren habe ich manchmal ab und zu Rückenschmerzen. Okay, nehmen Sie regelmäßig Medikamente ein? Ja, wenn ich Schmerzen habe, nehme ich Ibuprofen ab und zu. Und Welche ja, Dosierung? 500 Milligramm vielleicht. Okay, 500. Und ich nehme Ramipril regelmäßig, morgens 5 Milligramm. Und wenn ich Kopfschmerzen habe, nehme ich Triptan. Kripta, okay. Ja. Wurden Sie schon einmal operiert? Ya einmal wurde ich operiert wegen ja mein Geburtmutter entfernt. Gebärmutter entfernt. Okay. Mit 38 Jahren. Wissen Sie 38. doch, Frau Doktor, hatte ich unregelmäßig Blutung, deswegen besuchte ich meine Frau Ärztin und sofort hat mir operiert. Ich weiß nicht, ob das war korrekt oder falsch, aber mein Gebärmutter ist weg. Ich Okay. war sehr traurig deswegen. Ja, das war eine schwierige Situation. Und brauchen Sie Frau Schmidt? Ja, ich rauche gerne, Frau Doktor. 10 Ja. Zigaretten pro Tag, ja. Ich Sen habe sehr, ja, 10 Zigarette pro Tag rauche ich. Ja, ich habe viel Stress, Frau Doktor. Rauchen geht mir gut. Okay. Was machen Sie beruflich? Warum Ja, haben Sie diese ich Stresse? arbeite im Stadt als Stadtbeamter. Ich arbeite im Landratsamt. Deswegen habe ich sehr viel Stress. Okay. Und ich trinke sehr oft Kaffee beim Arbeit. Okay. 3 oder 4 Gläser Kaffee trinke ich. Trinken Sie Alkohol? Ab und zu, ja, als habe ich gesagt, ab und zu trinke ich. Ja, Zwei was Gläser meinen Sie? Wein manchmal. Ja, 2 Gläser Wein einmal oder zweimal pro Woche. Ein oder zweimal. Okay. Hatten Sie jemals Kontakt mit Drogen? Ja, als ich im Gymnasium war, hatte ich 2 oder 3 Mal Joint geraucht. Join. Joint, ja. Das Join. war ja. Marihuana. Wissen Sie schon? Haben Sie versucht zu rauchen? Ich habe Okay. keine Erfahrung mit Marihuana. Doktor. Ich verstehe Sie. Okay. Haben Sie irgendwelche Allergien oder Ja, ich habe Nusse Allergi. Nusse Allergi und Allergien? wenn ich Nusse esse, habe ich Juckreis. Juckreis. Okay. Sind Sie vollständig geimpft? Vollständig? Ja, als ich Kind war. Kinderkrankheit oder Ja, Corona habe oder andere. alle Impfungen bekommen. Okay. Ja. Waren Sie in letzten 6 Monaten im Ausland? Nein, nein, war ich nicht. Okay. Sind Sie verheiratet, Frau Schmidt? Ja, ich bin verheiratet. Haben Sie Kinder? Ja, ich habe zwei Kinder. Okay. Sind Sie gesund? Gott sei Dank, sie sind gesund. Aber Okay. manchmal streiten wir mit mein Mann. Deswegen habe ich Stress zu Hause auch. Ja, okay, ich verstehe. Gibt es in Ihrer Familie chronische Erkrankungen? Ja, Az. mein Vater ist ganz gesund, ich kann sagen. Ja, gesund da alt. Aber meine Mutter hat Zuckerkrankheit und Type 2 oder Typ 1 nennen ja, Sie? seit 20 Jahren hat sie, aber ich weiß nicht, ob Okay, Typ 1 okay. oder Typ 2. Ich weiß nicht. Mhm. Hat sie einen Hirninfarkt erlitten vor Okay. 5 Jahren. Vor 5 Jahren. Okay, haben Sie Geschwister? Ich habe einen Bruder, Mhm. einen Bruder. Ist er gesund? Oder hat Ja, er eine Erkrankung? evet, gesund, aber hat er viel Leid, Bluthochdruck, ja. Okay, Frau Schmidt, ich habe meine alle wichtigen Fragen gestellt. Möchten Sie etwas hinzufügen oder haben Sie Fragen an mich? Ja, Frau Doktor, habe ich ja sehr stark Bauchschmerzen. Ja, Kann das Magenkrebs sein oder? Ich habe Angst. Okay, Frau Schmidt, ich verstehe, Sie wissen, was haben Sie? Sie wissen, was haben Sie? Aber Ihre Beschwerden können viele Ursachen haben. Und bitte, Sie sollten nicht nur an die schlimmste Fall denken. Im Moment gibt es keinen Grund für Angst. Auch unser Team ist sehr qualifiziert und hat viele Erfahrung. Wir machen alle nötigen Untersuchungen durchführen und dann schauen weiter. Welche Untersuchungen sind nötig? Welche Untersuchungen möchten Sie machen? Ich verstehe nicht. Ja, zuerst werde ich Sie körperlich untersuchen, dann Blut abnehmen, würde ich eine Abdomen Ultraschall veranlassen. Wenn ich alle Ergebnisse erhalte, informieren Sie. Was ist Abdomen-Ultraschall, Frau Doktor? Ich verstehe nicht. Ja, Abdomen Ultraschall ist eine schmerzfreie Untersuchung. Und das ist schmerzfrei und auch röntgenstrahlungsfrei Untersuchung. Und mit Hilfe einer Ultraschall können wir ihre Organe innere Organe und Gefäße gut beurteilen. Das ist sehr einfach und das sehr einfach Verfahren und dauert sehr, sehr kurze. Muss ich ein Röhre liegen? Ich habe Platz an. Wir haben einige Kopf mit Gel und beurteile ihre innere Organe auf ihrem Bauch. Oh, okay, danke, Frau Doktor. Okay. Jetzt Das wäre so ist bitte. mir. Jetzt bitte legen Sie sich Untersuchungslege und jetzt ich werde Sie körperlich untersuchen. Okay, danke, Frau Doktor. Gut. Covid. Herr Oberarzt, ich möchte Ihnen eine neue Patientin vorstellen. Haben Sie kurz Zeit für mich? Ja, bitte. Ja, die Patientin heißt Helga Schmidt, ist 43 Jahre alt, 1,67 Meter groß und 72 Kilogramm schwer. Frau Schmidt stellte sich heute bei uns wegen seit 2 Tagen zunehmender, besteheender epigastrischer Schmerzen, im epigastrischer Schmerzen vor. Die Schmerzen seien langsam aufgetreten und im Verlauf schlimmer geworden. Alkoholkonsum und Essen seien die Schmerzen oder Alkohol Verstärken sich die Schmerzen. ja verstärkt. Okay. Alkoholkonsum und Essen verstärke die Schmerzen. Die Schmerzen die Patientin berichtete, dass die Schmerzen krampfartig, brennende und bohrende Schmerzen sei. Die Schmerzen strahle Rückenbereich aus. Die Schmerzen In den Rückenbereich. in den Rückenbereich aus. Die Schmerzintensität liege bei 7 von 10 auf einer Schmerzskala und der Patient klagte über ähnliche Beschwerden seit 2 Wochen, aber seit 2 Tagen seien die Schmerzen schlimmer geworden. In der vegetativen Anamnese ist unauffällig bis auf schmerzbedingte Insomnie und Inappetenz. Der Patient klagte über auch Pyrosis, Blähungen und Völlegefühl. Okay. Vor Erkrankungen leide sie an seit 10 Jahren arterielle Hypertonie, seit 5 Jahren Migräne und seit 7 Jahren habe die Patient Rückenschmerzen. Sie nehme regelmäßig Ramipril 5 Milligramm morgens und auf außerdem nehme der Patientin Triptan gegen Migräne und Ibuprofen gegen Rückenschmerzen bei Bedarf ein. Bei der Patientin würde im Alter von 36 Jahren eine Hysterektomie aufgrund Blutung eine Hysterektomie durchgeführt worden. Sie rauche seit und sonumşim. Sie rauche 10 Zigarette pro Tag. Zira Hüseyin sigarete protak, und trinke alkohol, gelegentlich, besonders zweigla sevein, ein oder zweimal pro Woche, Drogenkonsum, die Patientin hat gesagt, sie benutze Marihuana in Gymnasium. Jetzt nehme ja. Sie habe Marihuana geraucht in Gymnasium. Sie sei verheiratet, habe zwei gesunde Kinder, sie arbeite als Stadtbeamte, und sie habe gesagt, sie viel Stress in Arbeit habe. Sie habe allergisch gegen Nüsse, was sich Pruritis äußere. Sie sind vollständig geimpft, und Reiseanamnese war unauffällig. In der Familienanamnese werden angegeben, ihre Vater sei gesund, und ihre Mutter leide an Diabetes mellitus Typ 2, und sie habe vor 5 Jahren einen Apoplex erlitten. Ihr Bruder leide an arterielle Hypertonie. Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten eine Ulkus Duodeni oder ja Ulkus Peptikus hin. Als differenziell Diagnose kommen Magenkarzinom, Ulkus Duodeni, Cholangitis oder ja, manchmal. Ja, akute Pankreatitis oder Kolitiasis in Betracht. Zu der Beschwerdenabklärung sollten die folgenden Maßnahmen durchgeführt werden. Zuerst würde ich die Patienten körperlich untersuchen, dann Laboruntersuchungen veranlassen, und eine Röntgenaufnahme sowie einen Ultraschall durchführen. Ich würde eine Ösophagogastroduodenoskopie wie schnell es möglich planen. Sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, schlage ich die folgende Therapie vor. Ich empfehle die Patienten ambulante zu behandeln, und ich schreibe und ich verschiebe die Patienten eine Schmerz verschiebe die Patienten Protonpumpe Hemmer und Alkoholkarenz und Nikotinkarenz. Ich empfehle der Patienten Umstellung. Umstellung. Ernährung, Umstellung. Während ÖGD haben wir eine Helicobacter pylori Ezo bestätigen. Während ÖGD bestätigen wir eine Helicobacter pylori. Dann empfehle der Patienten Antibiyose Therapie zu beginnen. Antibiyose Therapie zu beginnen. Und Antiacidum. Ja. Ja. Welche Antibiotikum verschreiben Sie? Ja, für Helicobacter pylori Eradikation verschreibe ich Clarithromycin und Doxycycline mit Protonpompa Hemmer. Ja. Wie lange dauert diese Therapie? Ja, circa 14 Tagen, circa 14 Tage, 14 Tagen dauert. Herr Kollege, Sie haben gesagt, als Differentialdiagnose denke ich Kolangitis. Können Sie zu uns, wie können Sie Kolangitis ausschließen? Kolangitis auszuschließen, würde ich Abdominalsonografie durchführen und in der Laboruntersuchung überprüfe ich einige Laborwerte, zum Beispiel GGT, Amylase, Lipase. Und ich erwarte diese Werte und ich erwarte hohe Amylase, Lipase oder LDH. Aber in Ulcus peptikus oder Ulcus duodeni erwarte ich keine Auffällig. ja. Welche Laborparameter würden Sie bestimmen lassen? Für Ulcus Ja. duodeni Ventrikülü entrikülye. ausschließen. Okay. Bei der Laboruntersuchungen würde ich großes Blutbild, Entzündungsparameter und ich auch möchte sehen Nierenwerte oder Leberwerte beurteilen. Und ich würde Leberwerte und Nierenwerte beurteilen. In diesem Fall ich würde eine Hämokult-Test machen oder veranlassen. Nein. Würden Sie in diesem Fall EKG schreiben? Ja, natürlich. Warum? Warum? Der Patient kann eine Herzstörungen. Der Patient kann auch eine Herzstörungen habe. Das hat Herzstörungen hat. Das Nein, haben. Deshalb möchte ich ein EKG schreiben und auch ich würde Herzenzyme überprüfen als CKMB und Troponin, die Herzinfarkt auszuschließen. Um Herzinfarkt auszuschließen. Sie haben gesagt, Ösofagogastrodiadrenoskopie gesagt. Können Sie uns Ösofagogastrodiadrenoskopie aufklären? Ja, ich möchte aufklären, aber okay. Nein. Bei der Ösofagogastrodiagnoskopie beurteilen wir Ösophagus, Magen und Zwölffinger oder Duodenum. Und wir benutzen eine flexible Schlauch für diese Untersuchungen. Die flexible Schlauch hat vorne eine Kamera und wir angeführen diese Schlauch bis Duodenum und während der Untersuchungen nehmen wir eine Gewebeprobe. Und das ist wir machen diese Untersuchungen ohne Betäubung, aber wenn ja ohne Betäubung, aber wenn die Patienten oder wenn der Patient möchte, können wir ein Beruhigungsmittel verabreichen. Und wir machen eine lokale Betäubung mit einem Spray in Mund. Das ist diese Untersuchung dauert circa 30 Minuten. Eigentlich das ist eine schmerzfreie Untersuchung. Ja. Yeah. Braucht man Vorbereitung? Ja, natürlich. Der Patient muss Nahrungskarenz und Trinkenkarenz circa 12 Stunden bevor. Nein. 6 Stunden nüchtern sein. Ja, 6, oder? Aber ich möchte 12 Stunden. Besser. Darf der Patient nach der Untersuchung alle Sachen machen? Ja. Ja, einige Stunde, nein, einige Stunde, ein oder 2 Stunden empfehle ich die Patienten nur trinken, nur etwas trinken. Etwas zu trinken, aber etwa 4 Stunden kann kann der Patient etwas zu essen. Nach Nein. der Untersuchung darf der Patient keine wichtigen Sachen machen. Zum Beispiel, der Ah. Patient darf keine Otto. selbst Auto fahren Ja, oder Otto. Ja. wichtige Verträge unterschreiben. Ja. Okay. Ja, ich habe verstanden. Ja, natürlich, natürlich, ich empfehle der Patienten, Autofahren. Ich empfehle die Patienten nicht Autofahren oder einige Stunden Gazentag. allein bleiben. Unser Betäubungsmittel wirkt Gazentag. Ja, okay. Ja, Aber Gazentag. ich möchte nicht eine Betäubung machen. Mindestens braucht man örtliche Betäubung und auch leichte Schlafmittel. Okay. Ja. Okay. Und was beachten Sie bei der körperlichen Untersuchung in diesem Fall? Ja, ich habe beurteile die Allgemeinzustand und Ernährungszustand der Patient beurteilt. Ich würde Allgemeinzustand und Ernährungszustand der Patient beurteilen. Dann ich würde die Abdomen untersuchen. Zum Beispiel zuerst werde ich inspektiere alle Bauch, alle Abdomen, für eine vergrößerte oder einige Hautveränderung sehen. Nein. Okay. Dann ich teste alle Abdomen ab und ich beachte schmerzhaft und drückschmerzhaft und Loslassschmerz und Abwehrspannung. Abwehrspannung, ja. Loslassen. Loslassschmerzhaft. Und ich höre die Abdomen ab und ich beurteile Darmgeräusche. Und der Patient kann eine Herzstörung haben, deshalb ich höre die Herz ab und ja. Okay, vielen Dank, Herr Kollege. Unsere Zeit ist um. Ja.